Hier sehen wir zwei Beinknochen und hier ist der Schädel. Wir können erst einen Teil erkennen und wissen noch nicht, ob er vollständig ist oder nicht. Es ist der erste Tote, den Andrei Marandikin heute findet, 4 Autostunden südwestlich von Moskau, im Birkenwald zwischen Pilzen und den kleinen dunkelroten Erdbeeren, die so sehr nach Sommer auf dem Land schmecken. Andrei, der Mann mit den kurzen grauen Haaren und dem ernsten Gesicht, legt seine Schaufel beiseite. Es wäre nicht schlecht, die Erkennungsmarke zu finden oder etwas anderes, das einen Namen trägt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aus Erfahrung wissen wir, dass man die Identität eines Soldaten nur in 1 von 10 Fällen feststellen kann. Ein paar Stunden vorher. Offizielle Zeremonie im Zeltlager, in dem die Freiwilligen 2 Wochen lang untergebracht sind. Natalia Malchanova erzählt mit bewegter Stimme, warum die Suche so wichtig ist. Vor 1 Jahr ist etwas sehr Wichtiges passiert für unsere Familie. Wir haben erfahren, dass die Erkennungsmarke unseres Onkels gefunden wurde. 72 Jahre lang wusste niemand etwas über sein Schicksal. Ich bin jedem von Ihnen sehr dankbar. Dankeschön. Manchen lockt einfach das Abenteuer. Doch die Organisation mit dem Namen Suchbewegung ist mehr. Ein patriotisches Projekt, bei dem allein in diesem Sommer 40.000 Russen mitmachen. Die Millionen Kriegstoten der Sowjetunion sind in diesem Jahr, genau 70 Jahre nach Kriegsende, wieder besonders präsent. Den Teilnehmern des Suchcamps ist es wichtig, dass die sterblichen Überreste der deutschen Soldaten, die sie finden, genauso respektvoll behandelt werden wie die der Soldaten der Roten Armee. Andrei, der die Knochen und den Schädel ausgegraben hat, verpackt die Gebeine behutsam zur weiteren Untersuchung und zur Beisetzung. Wenn du suchst, möchtest du natürlich immer auch eine Erkennungsmarke finden. Aber es ist auch sehr wichtig, einen Unbekannten zu finden. Dann kehrt er zurück und vielleicht ruht seine Seele dann. Andrei nimmt die Schaufel und den Metalldetektor und geht tiefer in den Wald hinein. Da wird er die nächsten Knochen finden, wahrscheinlich heute noch.